Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Mami, hallo Papi, hier spricht Fenja. Die Ferien in Deutschland sind wunderbar. Die Klasse und die Lehrerin sind sehr nett. Ich lerne viel Deutsch. In 3 Tagen fliege ich ja schon wieder nach Hause. Das Flugzeug kommt um 17.35 Uhr an. Holt ihr mich vom Flughafen ab? Tschüss und Küsschen. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Mami, hallo Papi. Hier spricht Fenja. Die Ferien in Deutschland sind wunderbar. Die Klasse und die Lehrerin sind sehr nett. Ich lerne viel Deutsch. In 3 Tagen fliege ich ja schon wieder nach Hause. Das Flugzeug kommt um 17.35 Uhr an. Holt ihr mich vom Flughafen ab? Tschüss und Küsschen.